In der DVK werden verschiedene neue Werkzeugmaschinen entwickelt und hergestellt. Alle Zubehöre der neu entwickelten Hightech-Maschinen, wie der computergestützte numerische Kugelbearbeitungsmaschine und der computergestützte numerische Innenseite und Außenseite Schleifmaschine, wurden mit eigener Kraft und Technik und einheimischen Rohstoffen hergestellt. Durch den Probebetrieb wurde es wissenschaftlich bestätigt, dass die Genauigkeit der Produkte den Forderungen der Entwürfe genau entspricht.